Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. In Moldau wurde vor 5 Wochen ein Parlament gewählt. Doch die Regierungsbildung gestaltet sich sehr schwierig bis heute. Ich habe vor der Sendung mit Denis Cenușa gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler aus Moldau und arbeitet auch als Redakteur bei der unabhängigen moldauischen Nachrichtenagentur IPN. Meine erste Frage galt den Siegern der Wahl, den russlandfreundlichen Sozialisten. Heißt das, dass die Menschen ihnen am ehesten zutrauen, Armut und Korruption zu bekämpfen, habe ich gefragt? Ja, die Sozialisten haben die Wahl gewonnen. 35 von 101 Sitzen im Parlament. Aber sie hätten mehr erwartet, mindestens 40 Sitze. Insofern war das ein bitterer Sieg für sie. Aber ja, sie haben recht. So mancher von den Wählern denkt, die Sozialisten würden ihre Probleme lösen. Ich glaube aber auch, dass viele sie gewählt haben, um die bisher regierenden Demokraten für ihre Fehler abzustrafen. Es ist also auch das Ergebnis einer Protestwahl. Deshalb, klar, die Sozialisten sind populär, aber nicht so populär, wie das Ergebnis suggeriert. Sie sagten gerade Sozialisten. Glauben Sie, dass sie russlandfreundlich sind und dass es eine Verbindung gibt zwischen ihnen und dem Kreml? Unfortunately, the actions of this party and of their leader, President Igor Dodon, leider beweist deren Handeln und das ihres Vorsitzenden, des Präsidenten Igor Dodon, dass sie sehr nah dran sind an den russischen Interessen, die Moldau als ihr Einflussgebiet sehen. Sie treffen sich oft mit dem Establishment aus Moskau. Es gibt auch viele Absprachen zwischen den Moldauer Sozialisten und dem Kreml. Also viele Ebenen der Kooperation mit den Leuten in Moskau, die ein Interesse daran haben, ihren Einfluss hier zu vertiefen. Moskau. Glauben Sie, dass die Moldauer diese Verbindung mit dem Kreml auch so wahrnehmen wie Sie? Es gibt eine interessante Debatte momentan im Land, angestoßen von den Sozialisten, die jetzt sagen, wir sind nicht russlandfreundlich, sondern pro-Moldau, also nationaldenkend. Damit wollen sie verschleiern, was sie den ganzen Wahlkampf über propagiert haben. Die Bürger nehmen das schon irgendwie wahr, aber nicht die, die sie gewählt haben. Der sogenannte Reformblock wurde zweitstärkste Kraft. Ist das ein Phänomen, was wir weltweit beobachten? Widerstand gegen das System? Oder steht es in Moldau für etwas anderes? Dieser Block, AKUM, besteht aus zwei Parteien. Die eine ist die Plattform Yes, die steht für Würde und Wahrheit. Die zweite ist die liberale Partei Solidarität und Aktion. Die beiden zusammen ergeben diesen interessanten Reformblock. Übrigens haben Massenproteste auf den Straßen gegen die Oligarchenpartei der Demokraten dazu geführt, dass der Reformblock gegründet wurde. AKUM sieht sich als Gegner des Establishment und der Korruption und als Kämpfer für Reformen. Es ist wichtig, dass diese Themen weiter auf der Agenda bleiben. Doch leider haben sie nur 26 Mandate bekommen. Und das ist zu wenig, um Koalitionsverhandlungen zu führen und eine starke Regierungspartei zu werden. Yes, but 26, I mean, it's much. Ja, es ist mehr als erwartet. Und das ist umso erstaunlicher, als dass sie viel schwierigere Bedingungen im Wahlkampf hatten als die anderen. Das wurde übrigens auch von den nationalen und internationalen Wahlbeobachtern bestätigt. Die Demokraten und Sozialisten hatten viele Vorteile. Zugriff auf staatliche Institutionen, auf öffentliche Verwaltungsressourcen. All das konnten sie im Wahlkampf nutzen. Wenn man das alles betrachtet, haben sie echt viel erreicht. We can say that they won more than they could, yes. Wer hat AKUM gewählt? Junge Leute oder auch Ältere? Intellektuelle? Wissenschaftler? Die meisten sind pro-Europa, sind gut ausgebildet und gehören der Mittelschicht an. Für sie bedeutet, AKUM zu wählen, etwas für ihr Land zu tun, damit es sich erholt nach Jahrzehnten des Zerfalls demokratischer Institutionen. Welche Rolle spielen eigentlich die Medien in Moldau, auch bezogen auf den Wahlkampf und auch danach, jetzt zum Beispiel? The Moldova is... Wir haben in Moldau eine interessante Konstellation, was die Pressefreiheit betrifft. Wir haben die verschiedensten Medien, aber sie konkurrieren nicht miteinander. Die überwiegende Mehrheit wird entweder von den Sozialisten oder von den Demokraten kontrolliert. Und mehr als 60% der Werbeeinnahmen, also Geld, Cash, werden von diesen zwei Parteien einbehalten. Deshalb haben es die wenigen, die nicht von diesen zwei Parteien kontrolliert werden, schwer. Sie müssen sich woanders Unterstützung holen, bei ausländischen Fonds oder Stiftungen oder Spendern aus dem Westen. Sie selbst arbeiten ja bei einer Nachrichtenagentur, die unabhängig ist, IPN. Wie finanziert die sich eigentlich? Exactly, this is the way my agency is financing itself. Genauso wie eben beschrieben. Sie bewirbt sich mit Projekten unter anderem auch bei deutschen Stiftungen. Von denen gibt es eine große Unterstützung, das ist toll. Auch von den USA und anderen ausländischen Spendern. Dabei geht es aber immer um die Stärkung der Zivilgesellschaft. Die Idee dahinter: die Menschen dazu zu bringen, sich durch andere, zusätzliche Quellen zu informieren und so eine breitere Grundlage zu haben, zu entscheiden, wohin Moldau gehen soll. Was erwarten Sie eigentlich von der Regierung, die noch entsteht, und ihrer Beziehung zu Brüssel, zur Europäischen Union? Brüssel hat ja vor den Wahlen sehr stark die Zuschüsse reduziert. Und nun? Wie geht's weiter? The European Union and the US and member states of the European Union are. Die Europäische Union sowie der gesamte Westen schauen genau hin, was da in Moldau gerade passiert, wie die Koalitionsverhandlungen geführt werden. Diese laufen nicht sehr transparent ab und man weiß auch nicht wirklich, was verhandelt wird und wie. Deshalb haben Außenstehende keine Klarheit darüber, was kommt. Und das ist am schlimmsten momentan in der moldauischen Politik. Dennoch denke ich, dass das mit der EU-Integration weiterläuft, wenn die Sozialisten und Demokraten eine Koalition bilden, wovon ich ausgehe. Und das, obwohl die Sozialisten im Wahlkampf sehr aggressiv gegen die EU und das Assoziierungsabkommen mit der EU gewettert haben. Heute, nach dem Wahlkampffieber, tun sie so, als wäre das nie gewesen, sind smoothie, EU-freundlich. Das ist ein klarer Versuch, die Gesellschaft nicht zu spalten und so die Chance zu vergrößern, an der Macht zu bleiben. Was steckt eigentlich hinter dieser Haltungsänderung? Brauchen Sie das Geld aus Brüssel? They definitely need money. Any party. Nicht nur sie brauchen das Geld. Jede Partei in Moldau braucht es. Moldau ist davon abhängig. Mehr als 20% des Staatshaushaltes stammen aus diesen Mitteln. It's very much based on this support that we have from international case of Moldova. Was ist eigentlich Ihre persönliche Hoffnung, Dennis, wenn Sie auf diese Situation schauen? Denken Sie, das wird sich nie ändern? Oder sagen Sie sich, Demokratie zu implementieren ist eben ein langer Prozess? In post-Soviet space, we really had different experiences. Wir haben in den post-sowjetischen Staaten sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gab Länder, die sich ihre Unabhängigkeit erkämpft haben, Mitglied der EU und NATO wurden und bis heute erfolgreich sind, wie das Baltikum. Daneben gibt es aber auch die anderen Beispiele, Moldau, Georgien und die Ukraine, Länder, in denen Menschen für mehr Demokratie kämpfen, um die Situation im Land zu verbessern. Doch sie werden von der EU nicht wirklich unterstützt. Was besser werden müsste, ist, wie die EU und andere westliche Spender ihr Geld benutzen. Ich meine, die Auflagen, die gemacht werden, um das Geld zu bekommen. Sie sollten klug formuliert sein, keine Drohung, den Geldhahn zuzudrehen. Man könnte stattdessen die Unterstützung so ändern, dass die Zivilgesellschaft direkt das Geld bekommt oder Menschen fördern, die kleine Unternehmen gründen. In Moldau ist die Situation schlechter als in Georgien und der Ukraine, aber es gibt Potenzial. Wir haben eine Opposition, die im Parlament sitzt, endlich. Viele Bürger haben sie gewählt. Deshalb bin ich nicht wirklich pessimistisch. Um das System zu ändern, brauchen wir länger als eine Wahlperiode. Und wir brauchen viele Taten und einen langen Atem. It will be a difficult struggle and really should plan for actions in long-term run. Soweit Dennis Cernușa, Politikwissenschaftler und Journalist aus Moldau.